Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen Christoph König vorstellen, Maestro König, der hier in Florida im Jahr 2020 gastierte mit dem Florida Orchester. Und das Florida Orchester in diesen Tagen ist für die Oper zuständig in Tampa, nämlich Don Giovanni hat es gerade gespielt als Orchester und im Februar sind Konzerte von Rachmaninoff's Symphonic Dances mit Broadway, mit Liebe, Gershwin, Rhapsody in Blue dieses Wochenende und Inside ein Heldenleben mit Humor erzählt Michael Francis die Geschichte. Interessant, am 22. Februar im Hafi-Theater, Inside ein Heldenleben, etwas sehr für Deutsche. Und Beethovens Emperor Concerto, auch Strauss ein Heldenleben mit dabei, am 23. Februar bis 25. Februar 2024. Also all diese wunderbaren Konzerte können Sie unter floridaorchestra.org sehen. Und dann gibt es ein Beatles-Konzert, also mit Beatles-Musik, Copeland's Appalachian Spring und noch vieles, vieles mehr bis in den Mai hinein. Und Christoph König, wie gesagt, spielte Beethoven zu der Zeit. Wir haben hier wieder Beethovens Emperor Concerto mit dem Florida Orchester und das in diesem Frühjahr. Und ich möchte Ihnen viel, viel Freude wünschen bei Christoph König, der übrigens jetzt ein spanisches Symphonieorchester übernimmt, beziehungsweise schon bereits übernommen hat, und zwar ab September 2023. Und er hat auch, wie gesagt, viel gastiert und auch im spanischen Raum, er kann gut Spanisch und natürlich auch in anderen Ländern und in USA gern gesehener Gast beim Florida Orchester. Ein sehr, sehr interessanter Mann. Zu der Zeit, wo ich ihn interviewte, war er in Wien, hat sich dort auch sehr wohl gefühlt und die Maestros jetten ja auch von Engagement zu Engagement, auch wenn sie fest angestellt sind irgendwo, wie unser Michael Francis vom Florida Orchester, der ja auch das Rheinland-Pfälzische Symphonieorchester übernommen hat. Und hier, wie gesagt, Spanish Radio Symphony Orchestra ist der Hauptdirigent, Maestro Christoph König, ein Deutscher, der uns auf Deutsch hier Rede und Antwort steht. Ich wünsche Ihnen bei Oper in diesem Frühjahr, sowohl in Sarasota als auch in Tampa und St. Petersburg, viel Freude, dass in Westflorida, wenn Sie sonst wo auf der Welt sind, bitte, bitte unterstützen Sie Oper und schauen Sie sich an und auch natürlich Symphonieorchester. Wunderbare Musik und ein Abend zum Schwärmen und Träumen, wie immer. Am Mikrofon Susanne Nielsen, an der Leitung der Produktion Bill Davidson. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen jetzt das Gespräch mit Christoph König bringen können. Willkommen zum Kulturspiegel. Wir sitzen hier mit Christoph König, Maestro König. Und sagen Sie uns, Sie kommen aus Dresden ursprünglich? Ja, das kommt. Und Sie sind ein sehr leiser Maestro. Wir haben eben gerade die Proben zugehört ein bisschen und Sie sind sehr bestimmt und sehr leise, aber Sie machen das sicher schon lange mit vielen verschiedenen Orchestern. Ich sehe in Ihrer Biografie, dass Sie mit vielen Orchestern arbeiten. Ja, das ist korrekt. Ja. Wie das im Leben so spielt eines Musikers. Ich habe natürlich auch Glück gehabt, weil sicher viele meiner Kollegen wären froh, wenn sie in meiner Lage wären. Natürlich, irgendwann musste ich mich entscheiden und habe dann entschieden, wenn ich dirigieren möchte, dann muss ich natürlich auch mich international orientieren. Weil natürlich bin ich in Deutschland gestartet als Pianist und später habe ich dann Kapellmeisterpositionen, zwei Stücke inne gehabt in Wuppertal und dann später in Bonn an der Oper. Und dann war meine erste Chefposition bereits im Ausland.